Wer sagt Tisch zu dir? Meine Frau. Nein. Die, die meine Frau war. Ich war nämlich 3 Jahre lang weg in Russland und gestern kam ich wieder nach Hause. Das war das Unglück. 3 Jahre sind viel, weißt du? Beckmann, sagte meine Frau zu mir. Einfach nur Beckmann. Und dabei war man 3 Jahre weg. Beckmann, sagte sie, so wie man zu einem Tisch Tisch sagt. Möbelstück Beckmann. Stell es weg, das Möbelstück Beckmann. Siehst du, deswegen habe ich keinen Vornamen mehr, verstehst du? Und warum liegst du nun hier im Sand? Mitten in der Nacht? Hier am Wasser? Ich bin gefallen. Ach, gefallen? Ins Wasser? Nein, nein, nein, du, hörst du? Ich wollte mich reinfallen lassen mit Absicht. Ich konnte es nicht mehr aushalten, dieses Gehumpel und Gehinke. Und dann die Sache mit der Frau, die meine Frau war, sagt einfach nur Beckmann zu mir, so wie man zu Tisch Tisch sagt. Und der andere, der bei ihr war, er hat gegrinst. Und dann dieses Trümmerfeld. Dieser Schuttacker hier zu Hause. Hier in Hamburg. Und irgendwo da unten liegt mein Junge. Ein bisschen Mutt und Mörtel und Matsch. Menschenmutt. Knochenmörtel. Er war gerade 1 Jahr alt und ich hatte ihn noch nicht gesehen. Aber jetzt sehe ich ihn jede Nacht. Unter den 10.000 Steinen. Schutt. Weiter nichts als ein bisschen Schutt. Das konnte ich nicht mehr aushalten, dachte ich. Und da wollte ich mich fallen lassen. Ja, ganz leicht, dachte ich, vom Ponton runter. Plumps, aus, vorbei. Plumps, aus, vorbei? Du hast geträumt. Du liegst doch hier auf dem Sand. Ja, geträumt. Vor Hunger geträumt. Ich hab geträumt, sie hätte mich wieder ausgespuckt, die Elbe, diese Alte. Sie wollte mich nicht. Ich soll es nochmal versuchen, meinte sie, ich hätte kein Recht dazu. Ich wäre zu grün, sagte sie. Sie sagt, sie scheißt auf mein bisschen Leben. Das hat sie mir ins Ohr gesagt, dass sie scheißt auf meinen Selbstmord. Scheißt, hat sie gesagt, diese Verdammte. Und gekeift hat sie wie eine Alte vom Fischmarkt. Das Leben ist schön, hat sie gemeint. Und ich liege hier mit nassen Klamotten am Strand von Blankenese und mir ist kalt. Immer ist mir kalt. In Russland war mir lange genug kalt. Ich habe satt, das ewige Frieren. Und diese Elbe, diese verdammte Alte. Ja, das habe ich vor Hunger geträumt. Was ist da? Wo willst du hin? Es kommt einer. Warum willst du weg? Weil der eine, der da kommt, gar kein Er ist, sondern eine. Ein Mädchen oder sowas. Da. Da hast du sie schon. Ist da jemand? Da hat doch eben jemand gesprochen. Hallo! Ist da jemand? Ja, hier. Hier liegt einer, hier unten am Wasser. Was machen Sie da? Warum stehen Sie denn nicht auf? Ich liege hier, das sehen Sie doch, halb an Land und halb im Wasser. Aber warum denn? Stehen Sie doch auf. Ich dachte erst, da läge ein Toter, als ich hier den dunklen Haufen am Wasser sah. Deswegen war ich so erschrocken. Aber Gott sei Dank, Sie sind ja noch lebendig. Aber Sie müssen ja durch und durch nass sein. Das bin ich auch, liebes Fräulein, im Dunkeln. Nass und kalt wie eine richtige Leiche. Dann stehen Sie doch endlich auf. Oder haben Sie sich verletzt? Das auch. Mir haben Sie die Kniescheibe gestohlen in Russland. Nun muss ich mit einem steifen Bein durch das Leben hinken. Und ich denke immer, es geht rückwärts statt vorwärts. Von hochkommen kann gar keine Rede sein. Dann kommen Sie doch. Ich helfe Ihnen. Sonst werden Sie ja langsam zum Fisch. Ja, wenn Sie meinen, dass es nicht wieder rückwärts geht, dann können wir es ja mal versuchen. So. Ah, danke. Sehen Sie, jetzt geht's sogar aufwärts. Aber Sie sind wirklich nass und eiskalt. Wenn ich nicht vorbeigekommen wäre, wären Sie bestimmt ein Fisch geworden. Stumm sind Sie ja auch beinahe. Darf ich Ihnen was sagen? Ich wohne hier gleich und ich habe trockenes Zeug im Haus. Kommen Sie mit, ja? Oder sind Sie zu stolz, sich vor mir trockenlegen zu lassen? Sie halber Fisch. Sie stummer Fisch, Sie. Sie wollen mich mitnehmen? Ja, wenn Sie wollen. Aber nur, weil Sie so nass sind. Hoffentlich sind Sie recht hässlich und bescheiden, damit ich es nicht bereuen muss, dass ich Sie mitgenommen habe. Ich nehme Sie nur mit, weil Sie so nass und kalt sind, verstanden? Und weil... Weil? Was für ein Weil? Ach nein, nur weil ich nass und kalt bin. Sonst gibt es doch kein Weil. Doch. Gibt es doch. Weil Sie so eine hoffnungslos traurige Stimme haben. So grau und vollkommen trostlos. Das ist schön. Ach, Unsinn ist das, wie?

Du musst nicht denken, dass ich über dich lache, Fisch. Nein, Fisch, das tue ich nicht. Du siehst so wunderbar traurig aus, du armes graues Gespenst. Ich könnte heulen, wenn du mich so ansiehst mit deinen trostlosen Augen. Du sagst gar nichts? Sag was, Fisch, bitte. Sag irgendetwas. Es braucht ja keinen Sinn zu haben, aber sag was. Sag was, Fisch, es ist doch so entsetzlich still in der Welt. Sag was, dann ist man nicht so allein. Bitte mach deinen Mund auf, Fischmensch. Bleib doch nicht den ganzen Abend stehen. Komm, setz dich hier neben mich. Nein, nicht so weit weg. Komm, du kannst ganz ruhig nah rankommen. Du siehst mich ja doch nur halb verschwommen. Komm, mach meinetwegen die Augen zu. Komm und sag was, damit etwas da ist. Fühlst du denn nicht, wie grauenhaft still es ist? Mich bedrückt das. Ich ersaufe. Mich erwürgt das. Das kommt, weil ich so schlecht sehe. Das ist ganz und gar neblig. Aber es erwürgt mich. Was hast du? Du, was hast du denn? Ich werde jetzt ganz sachte, sachte verrückt. Gib mir meine Brille. Das kommt alles nur, weil es so neblig vor meinen Augen ist. Da! Ich habe das Gefühl, dass hinter deinem Rücken ein Mann steht. Die ganze Zeit schon. Ein großer Mann. So eine Art Athlet. Ein Riese, weißt du? Aber das kommt nur, weil ich meine Brille nicht habe, denn der Riese hat ja nur ein Bein. Er kommt immer näher, der Riese. Mit einem Bein. Und zwei Krücken. Hörst du? Hörst du? Tick, tock, tick, tock. So machen die Krücken. Jetzt steht er hinter dir. Fühlst du seinen Luftholen im Nacken? Gib mir die Brille, ich will ihn nicht mehr sehen. Da, jetzt steht er ganz dicht hinter dir. Der Riese. Was tust du hier, du? In meinem Zeug, auf meinem Platz, bei meiner Frau. Dein Zeug, dein Platz, deine Frau. Und du? Was du hier tust? Das habe ich gestern Nacht auch den Mann gefragt, der bei meiner Frau war. In meinem Hemd war. In meinem Bett. Was tust du hier, du, habe ich gefragt. Da hat er die Schultern hochgehoben und wieder fallen lassen und hat gesagt, ja, was tue ich hier? Das hat er geantwortet. Da habe ich die Schlafzimmertür wieder zugemacht. Nein, erst noch das Licht wieder ausgemacht. Und dann stand ich draußen. Komm mit deinem Gesicht unter die Lampe. Ganz nahe. Beckmann. Ja, ich, Beckmann. Ich dachte, du würdest mich nicht mehr kennen. Beckmann. Beckmann. Beckmann. Hör auf, du. Sag den Namen nicht. Ich will diesen Namen nicht mehr haben. Hör auf, du. Beckmann. Beckmann. Das bin ich nicht. Das will ich nicht mehr sein. Ich will nicht mehr Beckmann sein. Halt! Beckmann. Wer ist da? Ich, der andere. Bist du schon wieder da? Immer noch Beckmann. Immer Beckmann. Was willst du? Lass mich vorbei. Nein, Beckmann, dieser Weg geht an die Elbe. Komm, die Straße ist hier oben. Lass mich vorbei, ich will zur Elbe. Nein, Beckmann, komm, du willst diese Straße hier weitergehen. Die Straße weitergehen? Leben soll ich soll weitergehen, ich soll weiterleben, soll essen, schlafen, alles. Komm, Beckmann. Sag diesen Namen nicht. Ich will nicht mehr Beckmann sein. Ich habe keinen Namen mehr. Ich soll weiterleben, wo es einen Mann mit einem Bein gibt, der meinetwegen nur das eine Bein hat. Der nur ein Bein hat, weil es einen unoffiziellen Beckmann gegeben hat, der gesagt hat, obergefeierter Bauer, Sie halten Ihren Posten unbedingt bis zuletzt. Ich soll weiterleben, wo es diesen Einbeinchen gibt, der immer Beckmann sagt. Unablässig Beckmann, andauernd Beckmann. Und er sagt das, als ob er Grab sagt oder als ob er Mord sagt oder Hund, der meinen Namen sagt wie Weltuntergang. Dumpf, drohend, verzweifelt. Und du sagst, ich soll weiterleben? Wie denn? Wie soll ich denn weiterleben, Mensch? Komm, Beckmann, wir wollen die Straße weitergehen. Wir wollen einen Mann besuchen. Und dem gibst du sie zurück. Was? Die Verantwortung. Ja, die Verantwortung. Die gebe ich ihm zurück. Und dann will ich pennen. Ich will eine Nacht pennen ohne Einbeinige. Ja, ja, ja. Ich bringe ihm die Verantwortung zurück. Ich gebe ihm die Toten zurück. Komm, wir wollen einen Mann besuchen. Einen lieben, guten, braven Mann, der sein ganzes Leben nur seine Pflicht getan. Und immer nur die Pflicht. Die verfluchte, fluchte, fluchte Pflicht. Komm, komm. Zum Wohl, ja, Papa. Danke, sehr ausgezeichnet. Sehr gut. Guten Appetit, Herr Oberst. Wie bitte? Guten Appetit, Herr Oberst. Sie stören uns beim Abendessen. Ist Ihre Angelegenheit so wichtig? Nein. Ich wollte nur feststellen, ob ich mich heute Nacht ersaufe oder am Leben bleibe. Na, na, na, na, na, na, na. Reden Sie mal nicht so unmännliches Zeug. Sie waren doch Soldat, wie? Nein, Herr Oberst. Wieso nein? Sie haben doch Uniform an. Ja, 6 Jahre, aber ich dachte immer, wenn ich 10 Jahre lang die Uniform eines Briefträgers anhabe, deswegen bin ich noch lange kein Briefträger. Vater, sag ihm doch, er soll diese Brille abnehmen. Mich friert, wenn ich das sehe. Das ist eine sogenannte Gasmaskenbrille, meine Liebe. Wurde bei der Wehrmacht 1934 als Brille unter der Gasmaske für augenbehinderte Soldaten eingeführt. Warum werfen Sie denn den Zipp nicht weg? Der Krieg ist doch aus. Ja, ja, der ist aus, das sagen Sie alle. Aber die Brille brauche ich noch. Ich bin kurzsichtig, ich sehe ohne Brille alles verschwommen. Aber so kann ich alles erkennen. Ich sehe ganz genau von hier, was Sie auf dem Tisch haben. Sagen Sie mal, was haben Sie für eine merkwürdige Frisur? Haben Sie gesessen? Was ausgefressen, wie? Na, mal raus mit der Sprache. Sind irgendwo eingestiegen, was? Und geschnappt, was? Jawohl, Herr Oberst, bin irgendwo mit eingestiegen. In Stalingrad, Herr Oberst, aber die Tour ging schief und Sie haben uns gegriffen. 3 Jahre haben wir gekriegt, alle 100.000 Mann. Und unser Häuptling zog sich zivil an und aß Kaviar. 3 Jahre Kaviar. Und die anderen lagen unterm Schnee und hatten Steppensand im Mund. Und wir löffelten heißes Wasser. Aber der Chef musste Kaviar essen. 3 Jahre lang. Wie findest du das, Schwiegervater? Wie findest du das? Na, lieber junger Freund, Sie stellen die ganze Sache doch wohl reichlich verzerrt dar. Wir sind doch Deutsche. Wir wollen doch lieber bei unserer guten deutschen Wahrheit bleiben. Wer die Wahrheit hochhält, der marschiert immer noch am besten, sagt Clausewitz. Aber hören Sie mal, ich habe überhaupt etwas den Eindruck, dass Sie einer von denen sind, denen das bisschen Krieg die Begriffe und den Verstand verwirrt hat. Warum sind Sie nicht Offizier geworden? Sie hätten zu ganz anderen Kreisen Eingang gehabt, hätten eine anständige Frau gehabt und dann hätten Sie jetzt auch ein anständiges Haus. Wären ja ein ganz anderer Mensch. Warum sind Sie denn kein Offizier geworden? Meine Stimme war zu leise, Herr Oberst, meine Stimme war zu leise. Sehen Sie? Sie sind zu leise. Na, mal ehrlich, einer von denen, die ein bisschen müde sind, hm? Ein bisschen weich, wie? Jawohl, Herr Oberst, so ist das. Ein bisschen leise, ein bisschen weich und müde, Herr Oberst. Müde. Müde. Ich kann nämlich nicht schlafen, Herr Oberst. Keine Nacht, Herr Oberst. Und deswegen komme ich zu Ihnen, Herr Oberst, denn ich weiß, Sie können mir helfen. Ich will endlich mal wieder pennen. Mehr will ich ja gar nicht. Nur pennen. Tief, tief pennen. Vater, bleib bei uns. Ich hab Angst. Ich friere vor diesem Menschen. Ach, Unsinn, Mutter. Du bist einer von denen, die mit einem kleinen Knacks nach Hause kommen. Die tun nichts. Muss ein bisschen hart angefasst werden. Das ist alles. Lass mich mal machen. Ich mach das schon. Herr Oberst. Also, was wollen Sie nun? Herr Oberst. Ja, ich höre. Hören Sie, Herr Oberst. Dann ist gut, wenn Sie hören, Herr Oberst. Ich will Ihnen nämlich meinen Traum erzählen, Herr Oberst. Den Traum träume ich jede Nacht. Und dann wache ich auf, weil jemand so grauenhaft schreit. Und wissen Sie, wer das ist, der da schreit? Ich selbst, Herr Oberst, ich selbst. Ulkig, nicht, Herr Oberst? Dann kann ich nicht wieder einschlafen. Keine Nacht, Herr Oberst. Denken Sie mal, Herr Oberst, jede Nacht wach liegen. Deswegen bin ich müde, Herr Oberst, ganz furchtbar müde. Vater, bleib bei uns, mich friert. Und von Ihrem Traum wachen Sie auf, sagen Sie? Nein, von meinem Schrei, nicht von dem Traum, von dem Schrei. Aber der Traum, der veranlasst Sie zu diesem Schrei, ja? Denken Sie mal an, ja, er veranlasst mich. Der Traum ist nämlich ganz seltsam, müssen Sie wissen. Ich will Ihnen mal erzählen. Sie hören doch, Herr Oberst, ja? Da steht ein Mann und spielt Xylophon. Er spielt einen rasenden Rhythmus und dabei schwitzt er, der Mann, denn er ist außergewöhnlich fett. Und er spielt auf einem Riesenxylophon. Und weil es so groß ist, muss er bei jedem Schlag vor dem Xylophon hin und her sausen. Und dabei schwitzt er, denn er ist tatsächlich sehr fett. Aber er schwitzt gar keinen Schweiß, das ist das Sonderbare. Er schwitzt Blut, dampfendes. Dunkles Blut. Und das Blut läuft in 2 breiten, roten Streifen an seiner Hose runter, dass er von Weitem aussieht wie ein General. Wie ein General. Ein fetter, blutiger General.

Mit 2000 nächtlichen Gespenstern? Können Sie überhaupt leben, Herr Oberst? Können Sie eine Minute leben, ohne zu schreien? Herr Oberst, schlafen Sie nachts gut? Ja? Dann macht es Ihnen ja nichts aus, wenn Sie so nett sind und Sie wieder zurücknehmen, die Verantwortung. Dann kann ich nun wohl endlich in aller Seelenruhe pennen. Seelenruhe. Das war's. Ja. Seelenruhe, Herr Oberst. Und dann schlafen. Mein Gott. Ja, aber mein lieber Herr Beckmann, warum denn so düster? Warum denn so destruktiv? Nein, wirklich, mein bester Herr Beckmann, Sie sollten tatsächlich mal ausschlafen. Sie sind vielleicht ein bisschen angegriffen von dem Feldzug. Vielleicht fahren Sie mal in den Süden, mal gründlich ausspannen. Sie sehen doch wohl alles ein bisschen schwarz. Sagen Sie mal, Sie sind doch wohl nicht etwa so ein heimlicher Pazifist, wie? Na mal ehrlich, Beckmann. Oder sind Sie am Ende ein kleiner Schelm, mein Lieber? Das war doch ein ganz abgründiger Humor in dem Ding, was Sie uns da vorgemacht haben. Nee, wirklich, ein ganz toller Humor, das muss ich schon sagen. Dieser Traum da... Nee, köstlich. Wirklich ganz köstlich. Die Kniebeugen, diese Kniebeugen mit Xylophonmusik. Nee, mein Lieber, Sie müssen so auf die Bühne. Die Menschheit lacht sich ja kaputt. Ich hab doch gar nicht geahnt, was Sie für ein Schelm sind. Aber wissen Sie was? Nun gehen Sie erstmal runter in die Küche, nehmen Sie sich warm Wasser, waschen Sie sich, nehmen Sie sich den Bart ab und dann werden Sie erstmal wieder ein Mensch, mein lieber Junge. Werden Sie erstmal wieder ein Mensch. Ein Mensch? Werden? Ich soll erstmal wieder ein Mensch werden? Ich soll ein Mensch werden? Ja, was seid ihr denn? Menschen? Wie? Was? Seid ihr Menschen? Ich soll ein Mensch werden! Ah, nein! Er bringt uns um! Nein! Hilfe, das Licht ist aus! Halt die Lampe fest! Ach, Mutter hat die Lampe umgestoßen. Na, mach doch mal Licht! Ja, wo ist denn die Lampe? Da ist sie doch schon. Ach, Gott sei Dank, dass wieder Licht ist. Und der Kerl ist weg. Sah mir gleich nicht ganz einwandfrei aus, der Bruder. Zählt mal nach, ob noch alles da ist. 1, 2, 3, 4... Ja, es ist alles noch da. Nur der Aufschnitthelle ist zerbrochen. Ja, zum Donnerwetter, worauf hat er es denn abgesehen? Na, vielleicht war er wirklich bloß blöde. Nein, seht ihr? Die Rumflasche fehlt. Gott, Vater, dein schöner Rum. Hallo! Hallo, Alter! Bist du noch da? Ich bin da. Komm, trink einen Schluck. Die Leute haben mir Schnaps geschenkt, nicht, was? Prost, du. Herr Wern, was? Da, komm hier, nimm. Nein, die Leute haben recht. Die Toten wachsen uns über den Kopf. Gestern 10 Millionen, heute sind es schon 30. Morgen kommt einer und sprengt einen ganzen Erdteil in die Luft. Nächste Woche erfindet einer den Mord aller in 7 Sekunden mit 10 Gramm Gift. Sollen wir trauern? Prost, Alter, komm, trink noch einen. Es lebe der Oberst. Er hat mir das Leben gerettet. Heil der Oberst. Es lebe das Blut! Es lebe das Gelächter über die Toten! Ich gehe zum Zirkus. Die Leute lachen sich kaputt. Ich werde mir ein Gedicht zurechtdichten, wo es so recht grausig hergeht. So einen charmanten Schlager werde ich mir zusammenschlagen mit Blut und vielen Toten, dass die Leute was zu lachen haben. Der Schnaps hat mir das Leben gerettet. Mein Verstand ist ersoffen. Komm, Junge, wir gehen zum Zirkus. Warum sagst du denn nichts? Ich wundere mich. Ich freue mich über unsere Verdauung. Ersaufen, verrecken, verlieben und wieder verrecken. Zirkus, Schnaps und bis an den Hals besoffen. Und morgen Zirkus. Zirkus. Wir müssen doch ganz handfeste Eingeweide haben, dass wir das alles verdauen. Komm, Junge. Komm. Sehen Sie, gerade in der Kunst brauchen wir wieder eine Jugend, die zu allen Problemen aktiv Stellung nimmt. Eine mutige, nüchterne, revolutionäre Jugend. Eine Jugend, die die Wahrheit hochhält, Pläne hat, Ideen hat. Das brauchen keine tiefgründigen Weisheiten zu sein. Um Gottes Willen nichts Vollendetes, Reifes und Abgeklärtes. Das soll ein Schrei sein, ein Aufschrei ihrer Herzen. Frage, Hoffnung, Hunger. Was uns fehlt, das sind die Avantgardisten, die das graue, lebendige, leidvolle Gesicht unserer Zeit präsentieren. Ja, ja, immer wieder präsentieren Gesichter, Gewehre, Gespenster. Irgendwas wird immer präsentiert. Übrigens, bei Gesicht fällt mir ein, wozu laufen Sie eigentlich mit diesem nahezu grotesken Brillengestell herum? Wo haben Sie das originelle Ding denn bloß her, Mann? Man bekommt ja einen Schluck auf, wenn man sie ansieht. Ist ja ein ganz toller Apparat, den Sie da auf der Nase haben. Ja, meine Gasmaskenbrille, die haben wir beim Militär bekommen, wir Brillenträger, damit wir auch unter der Gasmaske den Feind erkennen und schlagen konnten. Aber der Krieg ist doch lange vorbei. Wir haben doch längst wieder das dickste Zivilleben. Ich bin erst vorgestern aus Sibirien gekommen. Vorgestern? Ja, vorgestern. Sibirien? Grässlich, was? Ja, grässlich. Ja, ja, der Krieg. Aber die Brille? Haben Sie denn keine andere? Ich bin glücklich, dass ich wenigstens diese habe. Das ist meine Rettung. Es gibt doch sonst keine Rettung. Keine Brillen, meine ich. Aber für die Bühne wirkt dieses himmelschreiend hässliche Gestell doch wahrscheinlich viel besser. Wieso denn das? Ich meine komischer. Die Leute lachen sich doch kaputt, wenn sie mich sehen mit der Brille. Und dann noch die Frisur und der Mantel. Und das Gesicht müssen Sie bedenken. Mein Gesicht. Das ist doch alles ungeheuer lustig, was? Lustig? Lustig? Den Leuten bleibt das Lachen in der Kehle stecken, mein Lieber. Bei Ihrem Anblick wird Ihnen das nasskalte Grauen den Nacken hochkriechen. Das nasskalte Grauen vor diesem Gespenst aus der Unterwelt wird Ihnen hochkommen. Aber die Leute wollen doch schließlich Kunst genießen, sich erheben, erbauen und keine nasskalten Gespenster sehen. Nein, nein, so können wir sie nicht loslassen. Etwas genialer, überlegener und heiterer müssen wir den Leuten schon kommen. Positiv, positiv, mein Lieber. Denken Sie an Goethe, denken Sie an Mozart, die Jungfrau von Orleans, Richard Wagner, Schmeling, Shirley Temple. Gegen solche Namen kann ich natürlich nicht an. Ich bin nur Beckmann, vorne B und hinten Eckmann. Beckmann, Beckmann? Ist mir im Moment gar nicht geläufig beim Kabarett. Oder haben Sie unter einem Pseudonym gearbeitet? Nein, ich bin ganz neu. Ich bin Anfänger. Ach, Sie sind Anfänger. Mein Bester, so leicht geht die Sache im Leben aber nun doch nicht. Die Kunst ist kein Asyl für gescheiterte Existenzen. Nein, nein, das denken Sie sich doch wohl ein bisschen zu einfach. So mir nichts, dir nichts macht man keine Karriere. Sie unterschätzen die Verantwortung von uns Unternehmern. Wie alt sind Sie denn? 25. Na, sehen Sie. Lassen Sie sich erst mal einen Wind um die Nase wehen, junger Freund. Riechen Sie erst mal ein wenig hinein ins Leben. Was haben Sie denn so bis jetzt gemacht? Nichts. Krieg, gehungert, gefroren, geschossen, Krieg. Sonst nichts. Sonst nichts? Na, und was ist das? Reifen Sie auf dem Schlachtfeld des Lebens, mein Freund. Arbeiten Sie, machen Sie sich einen Namen. Dann bringen wir Sie in großer Aufmachung raus. Lernen Sie die Welt kennen, dann kommen Sie wieder. Werden Sie jemand. Ja, und wo soll ich anfangen? Wo denn? Einmal muss man doch irgendwo eine Chance bekommen. Wo sollen wir denn anfangen? Wir wollen doch endlich einmal anfangen, Menschenskind. Also, Menschenskind können Sie sich ruhig verkneifen. Ne? Ich habe schließlich keinen nach Sibirien geschickt. Ich nicht. Nein, keiner hat uns nach Sibirien geschickt. Wir sind alle ganz von alleine gegangen. Alle ganz von alleine. Und einige, die sind ganz von alleine dageblieben, unterm Schnee, unterm Sand, unterm Regen, unter der Sonne. Die hatten eine Chance, die Gebliebenen, die Toten. Aber wir... Wir können nun nirgendwo anfangen. Nirgendwo anfangen. Wie Sie wollen. Also dann, fangen Sie an, bitte. Also fangen Sie also in Gottes Namen an, bitte. Da. Also. Tapfere kleine Soldatenfrau, ich kenn das Lied noch ganz genau. Das süße, schöne, kleine Lied. Aber in Wirklichkeit war alles Schied. Die Welt hat gelacht und ich hab gebrüllt. Und der Nebel der Nacht hat dann alles verhüllt. Nur der Mond hat gegrinst. Und der Mond, der grinst noch durch ein Loch. Durch ein Loch in der Gardine. Als ich jetzt nach Hause kam, da war mein Bett. Mein Bett war besetzt. Dass ich mir nicht das Leben nahm, das hat mich selbst entsetzt. Die Welt hat gelacht und ich hab gebrüllt. Und der Nebel der Nacht hat dann alles verhüllt. Nur der Mond hat gegrinst. Und der Mond, der grinst noch durch ein Loch. Durch ein Loch in der Gardine. Dankeschön, Dankeschön. Das genügt schon. Vielen Dank, vielen Dank. Gar nicht übel. Wirklich, für einen Anfänger schon recht brav. Aber es hat natürlich noch zu wenig Esprit, mein lieber junger Mann. Das schillert nicht genug. Der gewisse Glanz fehlt. Es ist natürlich noch keine Dichtung. Es ist noch zu sehr plakat, zu deutlich. Zu deutlich. Zu laut, zu direkt, verstehen Sie? Ihnen fehlt natürlich bei Ihrer Jugend noch die Gelassenheit, die Überlegenheit. Denken Sie an unseren Altmeister Goethe. Goethe zog mit seinem Herzog ins Feld und schrieb am Lagerfeuer eine Operette. Operette. Das ist Genie. Das ist der große Abstand. Ja, das muss man wohl zugeben, dass das ein großer Abstand ist. Also, lieber Freund, warten wir noch ein paar Jährchen. Warten? Aber ich habe doch Hunger. Ich muss doch arbeiten. Ja, aber Kunst muss reifen. Ihr Vortrag ist noch ohne Eleganz und Erfahrung. Das ist alles zu grau, zu nackt. Ja, es ist schon ganz brav, wie gesagt, aber es ist noch keine Kunst. Kunst, Kunst, aber es ist doch Wahrheit. Ja, Wahrheit. Mit der Wahrheit hat die Kunst doch nichts zu tun. Nein. Mit der Wahrheit kommen Sie nicht weit. Nein. Damit machen Sie sich nur unbeliebt. Ja. Wo kämen wir hin, wenn alle Leute plötzlich die Wahrheit sagen wollten? Ja. Wer will denn heute etwas von der Wahrheit wissen? Hm? Wer? Das sind Tatsachen, die Sie nie vergessen. Ja, ich verstehe. Danke auch. Langsam verstehe ich schon. Das sind die Tatsachen, die man nie vergessen darf. Die man nie vergessen darf. Mit der Wahrheit kommt man nicht weit. Mit der Wahrheit macht man sich nur unbeliebt. Wer will denn heute noch etwas von der Wahrheit wissen? Ja, langsam verstehe ich schon. Das sind so die Tatsachen. Ja, junger Mann, wo wollen Sie hin? Seien Sie doch nicht so empfindlich. Der Schnaps war alle und die Welt war grau wie das Fell einer alten Sau. Der Weg in die Elbe geht geradeaus. Bleib hier, Beckmann. Die Straße ist hier, hier oben. Die Straße stinkt nach Blut. Hier haben sie die Wahrheit massakriert. Meine Straße will zur Elbe und die geht hier unten. Komm, Beckmann, du darfst nicht verzweifeln. Irgendwo steht immer mal eine Tür offen. Ja, für Goethe, für Shirley Temple oder Schmeling. Aber ich bin bloß Beckmann, einfach bloß Beckmann. Und weil ich nur Beckmann bin und nicht Mozart, deswegen sind alle Türen zu, bums. Deswegen stehe ich draußen, bums, mal wieder und immer noch und immer wieder draußen. Und weil ich ein Anfänger bin, deswegen kann ich nirgendwo anfangen. Und weil ich zu leise bin, bin ich kein Offizier geworden. Und weil ich zu laut bin, mache ich das Publikum bange. Und weil ich ein Herz habe, das nachts schreit über die Toten, deswegen muss ich erst mal wieder ein Mensch werden. Lachen und Weinen fressen sich auf. Warum lacht keiner über mich? Warum weint keiner mit mir? Du musst nach Hause, Beckmann. Dein Vater sitzt schon in der Stube und wartet. Und deine Mutter steht schon an der Tür. Sie hat deinen Schritt erkannt. Mein Gott, nach Hause. Ja, ich will nach Hause. Ich will zu meiner Mutter. Ich will endlich zu meiner Mutter. Komm, hier ist deine Straße. Da, wo man zuerst hingehen sollte, daran denkt man zuletzt. Nach Hause. Wo meine Mutter ist. Unser Haus steht noch. Und es hat eine Tür. Die Tür ist für mich da. Meine Mutter ist da, macht mir die Tür auf und lässt mich rein. Der Krieg ist an dieser Tür vorbeigegangen. Er hat sie nicht eingeschlagen und nicht aus den Angeln gerissen. Unsere Tür hat er stehen lassen. Zufällig. Aus Versehen. Und nun ist diese Tür für mich da. Für mich geht sie auf und hinter mir geht sie zu und dann stehe ich nicht mehr draußen. Dann bin ich zu Hause. Das ist unsere alte Tür mit ihrer abgeblätterten Farbe und dem verbeulten Blechbriefkasten und dem wackeligen weißen Klingelknopf. Sie wünschen? Ja. Guten Tag, ich... Na was? Wissen Sie nicht, wo meine Eltern sind? Wer sind das? Wer sind Sie denn? Ich heiße Beckmann. Ich bin hier doch geboren. Das ist doch unsere Wohnung. Nein, das stimmt nicht. Das ist unsere Wohnung. Geboren können Sie ja hier meinetwegen sein, das ist mir egal. Aber Ihre Wohnung ist das nicht, die gehört uns. Ja, ja, aber wo sind denn meine Eltern geblieben? Die müssen doch irgendwo wohnen. Ach, Sie sind der Sohn von diesen Leuten, von diesen Beckmann, sagen Sie? Sie heißen Beckmann? Ja, natürlich, ich bin Beckmann. Ich bin doch hier in dieser Wohnung geboren. Das können Sie auch, das ist mir ganz egal, aber die Wohnung gehört uns. Aber meine Eltern, wo sind meine Eltern denn abgeblieben? Können Sie mir denn nicht sagen, wo sie sind? Das wissen Sie nicht. Und Sie wollen der Sohn sein, sagen Sie. Na, Sie kommen mir aber vor, wenn Sie das nicht mal wissen, wissen Sie. Um Gottes Willen, wo sind Sie denn hin, die alten Leute? Sie haben hier doch 30 Jahre gewohnt und... Dann sollen Sie mit einem Male nicht mehr da sein? Reden Sie doch was. Sie müssen doch irgendwo wohnen. Doch. So viel ich weiß, Kapelle 5. Kapelle 5? Was für eine Kapelle 5? Das hört sich ja an wie Zelle 5. Die alten Leute sitzen doch nicht. Nein, sie liegen. Bei Kapelle 5, Sie komischer Sohn, der das nicht wissen will. Kapelle 5 in Ohlsdorf. Wissen Sie, was Ohlsdorf ist? Eine Gräberkolonie. Wissen Sie, wo Ohlsdorf liegt? Bei Fuhlsbüttel. Da oben sind die drei Endstationen von Hamburg. In Fuhlsbüttel das Gefängnis, in Alsterdorf die Irrenanstalten, in Ohlsdorf der Friedhof. Sehen Sie, und da sind Sie geblieben, Ihre Alten. Da wohnen Sie nun. Verzogen, abgewandert, Partie. Und das wollen Sie nicht wissen? Was machen Sie denn da? Sind Sie denn tot? Sie haben doch eben noch gelebt. Woher soll ich das denn wissen? Ich war 3 Jahre lang in Sibirien, über 1000 Tage. Sie sollen tot sein? Eben waren Sie doch noch da. Warum sind Sie denn gestorben, ehe ich nach Hause kam? Ihnen fehlte doch nichts. Nur, dass mein Vater den Husten hat, aber den hat er immer. Dass meine Mutter kalte Füße hatte von der gekachelten Küche, aber davon stirbt man doch nicht. Warum sind Sie denn gestorben? Sie hätten doch gar keinen Grund. Sie können doch nicht so einfach, stillschweigend, wegsterben. Sie sind vielleicht eine Marke, Sie komischer Sohn. Gut, Schwamm drüber. 1000 Tage Sibirien ist ja auch kein Spaß. Versteh schon, wenn man dabei durchtretend in die Knie geht. Die alten Beckmanns konnten nicht mehr, wissen Sie. Ihr Alter war ein tätiger Mensch, das wissen Sie ja. Er braucht seine Arbeit wie das liebe Brot. Na, und als dann nun plötzlich alles vorbei war, da wurde er ganz krank, der alte Beckmann. Er hatte nichts mehr zu tun und das konnte er eben nicht ab. Er musste faulenzen. Und da wurde er faul bei. Innerlich, wissen Sie, ganz morsch wurde er hier im Hause. Ja, aber er hatte doch seine Werk. Ja, das war es ja, Junge. Hatte. 30 Jahre lang war er jeden Morgen um 5 Uhr hoch und um 6 Uhr auf der Werft. Aber das war mit einem Mal alles ja vorbei. Ja, war er mit einem Mal nicht mehr auf der Werft? Ja, Mann, da ist keine Werft mehr. Aus, vorbei. Blom und Voss haben sie in die Luft gejagt und die Helgen verbogen und die Docks durchlöchert. Aus, vorbei. Und die Leute saßen da und haben geheult, sage ich Ihnen. Geheult haben sie, die alten Männer. Seien Sie mal, ich freue mich schon die ganze Zeit über das drollige Ding, was Sie da als Brille auf die Nase gebastelt haben. Wozu machen Sie denn so ein Heckmeck? Das kann man doch nicht als vernünftige Brille ansprechen. Haben Sie denn keine normale, Junge? Nein, das ist eine Gasmaskenbrille, die bekamen die Soldaten. Weiß ich. Haben sich wohl so beim Kommiss unter den Nagel gerissen, wie? Richtig, mein Junge, die Brüder konnte man nicht genug bemogeln. Nee, aber aufsetzen würde ich sowas nicht. Dann lieber zu Hause bleiben. Das wäre was für meinen Alten. Wissen Sie, was der zu Ihnen sagen würde? Der wäre so sagen, Mensch, Junge, nimm doch das Brückengeländer aus dem Antlitz. Weiter. Was ist mit meinem Vater? Erzählen Sie doch weiter. Tja. Ja, für den war das wohl ein bisschen zu viel. Der konnte das wohl nicht mehr so recht ab. Na, und dann sind Sie dann so schließlich von selbst endgültig in Pension gegangen, Ihr Alten. Es war nun wieder konsequent von Ihrem Alten. Das muss man ihm lassen. Was sind Sie? Von selbst? In Pension gegangen, das sagen wir so, wissen Sie. Das ist so ein Privatausdruck von uns. Ja, die alten Herrschaften von Ihnen hatten nicht mehr die rechte Lust. Einen Morgen lagen sie steif und blau in der Küche. So was Dummes, sagt mein Alter. Von dem Gas hätten wir einen ganzen Monat kochen können. Ich glaube, es ist gut, wenn Sie die Tür zumachen. Ganz schnell. Ganz schnell. Und schließen Sie ab. Machen Sie ganz schnell die Tür zu, sag ich Ihnen. Machen Sie! Ich halte es nicht mehr aus. Doch, Beckmann, doch. Man hält das schon aus. Du bist ein Schwein. Aber man hält das wohl aus, oh ja. Man hält das aus. Zwei Tote. Wer redet heute noch von zwei Toten? Früher, ja, früher konnte es wohl vorkommen, dass sie in San Francisco trauerten, wenn bei Paris ein Ballonfahrer abgestürzt war. Aber heute? Heute tun es nur noch Totenlisten mit sechs Nullen. Und die Menschen seufzen nicht einmal auf. Sie schlafen ruhig und tief weiter. Sie werden mit Zahlen gefüttert, die sie kaum aussprechen können, weil sie so lang sind. Und die Zahlen bedeuten... Hör nicht hin, Beckmann. Hör hin, bis du umkommst. Die Zahlen bedeuten... Tote, Halbtote, Granatentote, Splittertote, Hungertote, Bombentote, Eissturmtote, Ozeantote, Verzweiflungstote, Verlorene, Verlaufene, Verschollene. Und diese Zahlen haben mehr Nullen, als wir Finger an der Hand haben. Hör doch nicht hin, du, die Straße wartet, Beckmann, komm. Du, wo geht sie denn hin? Wo geht sie denn hin, die Straße? Wo sind wir denn? Sind wir noch hier? Ist dies noch die alte Erde? Ist uns noch kein Fell gewachsen, du? Wächst uns kein Schwanz? Kein Raubtiergebiss? Keine Kralle? Gehen wir noch auf zwei Beinen? Mensch, was für eine Straße bist du denn? Wo gehst du denn hin? Antworte doch, du anderer, du Ja-Sager! Antworte doch, du ewiger Antworter! Du verläufst dich, Beckmann, komm! Die Straße geht weiter. Und überall gibt es Lampen. Sonne, Sterne, Frauen, Fenster, Laternen und offene Türen. Bist du so feige, dass du Angst vor der Finsternis zwischen zwei Laternen hast? Komm, Beckmann, weiter bis zur nächsten Laterne. Halt deinen Mund, Ja-Sager. Schon deine Lunge für andere. Ich bin müde wie eine ganze gähnende Welt. Werd nicht müde, Beckmann, komm. Schlaf ist tot und tot ist nichts. Aber das Leben ist lebendig, Beckmann. Sei mitlebendig. Sei still. Das Leben ist so. Erster Akt. Grauer Himmel. Es wird einem wehgetan. Zweiter Akt. Grauer Himmel. Man tut wieder weh. Dritter Akt. Es wird dunkel und es regnet. Vierter Akt. Es ist noch dunkler. Man sieht eine Tür. Fünfter Akt. Es ist Nacht. Tiefe Nacht. Man steht draußen vor der Tür. So ist das. Ist das viel mehr als nichts? Ich mach das jedenfalls nicht mehr mit. Mein Gähnen ist so groß wie die weite Welt. Schlaf nicht ein, Beckmann, du musst weiter. Was sagst du? Du sprichst ja auf einmal so leise. Warum bist du denn so weit weg? Ich kann dich gar nicht mehr. Kaum noch. Verstehen. Beckmann. Beckmann, du schläfst ja. Ja, ich schlafe. Wach auf, Beckmann, du musst leben. Nein, ich denke gar nicht daran aufzuwachen. Ich träume doch gerade, dass ich sterbe. Ich liege auf der Straße und sterbe. Ich glaube sogar, ich bin schon im Himmel. Ich fühle mich gar nicht mehr. Und das ist wie im Himmel sein. Sich nicht mehr fühlen. Und da kommt auch ein alter Mann, der sieht aus wie der liebe Gott. Guten Tag, alter Mann. Bist du der liebe Gott? Ich bin der liebe Gott, mein Junge. Mein armer Junge. Ach, du bist also der liebe Gott? Wer hat dich eigentlich so genannt, lieber Gott? Die Menschen, ja? Oder du selbst? Die Menschen nennen mich den lieben Gott. Seltsam. Das müssen ganz seltsame Menschen sein, die dich so nennen. Wann bist du eigentlich lieb, lieber Gott? Warst du lieb, als du meinen Jungen, der gerade ein Jahr alt war, von einer brüllenden Bombe zerreißen ließt? Oder warst du lieb, als von meinem Spättrupp 11 Mann fehlten? Oder in Stalingrad, lieber Gott, warst du da lieb? Wie? Wann hast du dich jemals um uns gekümmert, Gott? Keiner glaubt mehr an mich, du nicht, keiner. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt und um den sich keiner mehr kümmert. Ihr kümmert euch nicht um mich. Hat auch Gott Theologie studiert? Wer kümmert sich um wen? Ach, du bist alt, Gott. Du bist unmodern, du kommst mit unseren langen Listen von Toten und Ängsten nicht mehr mit. Du bist ein Märchenbuch, lieber Gott. Heute brauchen wir einen neuen, weißt du? Einen für unsere Angst und Not. Einen ganz neuen.

Und da habe ich mich mit Elbwasser volllaufen lassen, bis ich satt war. Einmal satt, Herr Direktor, und dafür tot. Tragisch, was? Wäre das nicht ein Schlager für Ihre Revue? Chanson der Zeit? Einmal satt und dafür tot. Einmal satt und dafür tot. Originell. Ja, schade, dass das Publikum sowas nicht hören will. Schade. Angenehme Nachtruhe, Herr Direktor. Hast du das gehört? Du träumst, Beckmann. Wach auf. Träum ich? Sehe ich alles verzerrt durch diese elende Gasmaskenbrille? Sind alles Marionetten, groteske, karikierte Menschenmarionetten? Hast du den Nachruf gehört, den mein Mörder mir gewidmet hat? Epilog auf einen Anfänger, auch einer von denen. Da kommt Frau Kramer. Frau Kramer geht an meiner Leiche vorbei. Nein, sie hat ein Herz, sie ist gut. Frau Kramer? Ja? Haben Sie ein Herz, Frau Kramer? Sie haben den Sohn von den alten Beckmanns ermordet. Haben Sie nicht auch seine Eltern miterledigt? Wie? Na, ehrlich, Frau Kramer. So ein bisschen nachgeholfen, ja? Und dann den Sohn in die Elbe gejagt. Aber Ihr Herz, Frau Kramer? Was sagt Ihr Herz? Sie mit der Ulkenbrille sind in die Elbe gegangen? Dass ich mir das nicht gedacht habe, kam mir gleich so melancholisch vor, Kleiner. Macht sich einfach in die Elbe. Armer Bengel, nein, aber auch. Ja, ja, weil Sie mir so herzlich und innig taktvoll das Ableben meiner Eltern vermittelten. Ihre Tür war die letzte. Und Sie ließen mich draußen stehen. Und ich hatte 1000 Tage, 1000 sibirische Nächte auf diese Tür gehofft. Sie haben einen kleinen Mord nebenbei begangen, nicht wahr? Es gibt eben Figuren, die haben egal Pech. Sie waren einer von denen. Sibirien, Ohlsdorf, Gashahn. Gasmaskenbrille. War wohl ein bisschen happig. Geht mir ans Herz, aber wo kommt man hin, wenn man alle Leute beweinen wollte? Sie sahen gleich so finster aus, Junge, so ein Bengel. Aber das darf uns nicht kratzen, sonst wird uns noch das bisschen Margarine schlecht, das man aufs Brot hat. Macht sich einfach davon ins Wasser. Ja, man erlebt was. Jeden Tag macht sich einer davon. Ja, ja, leben Sie wohl, Frau Kramer. Hast du gehört, andere? Nach auf einer alten Frau mit Herz auf einen jungen Mann. Hast du gehört, schweigsamer Antworter? Und du? Du sagst, ich soll leben. Alle Türen links und rechts der Straße sind zu. Alle Laternen sind ausgegangen. Alle. Da kommt das Mädchen, das sich aus der Elbe gezogen hat, das dich gewärmt hat. Sie geht nicht an deinem Tod vorbei. Sie hat dich überall gesucht. Nein, sie hat mich nicht gesucht. Kein Mensch hat mich gesucht. Fisch, Fisch, wo bist du? Kleiner, kalter Fisch. Ich bin tot. Oh, du bist tot? Und ich suche dich auf der ganzen Welt. Warum suchst du mich? Warum? Weil ich dich liebe, armes Gespenst. Und nun bist du tot? Ich hätte dich so gern geküsst, kalter Fisch. Ist das Leben die Liebe? Stehen wir nur auf und gehen weiter, weil die Mädchen nach uns rufen? Mädchen? Ja, Fisch. Wenn ich nun nicht tot wäre. Oh, dann würden wir zusammen nach Hause gehen, zu mir. Ja, sei wieder lebendig, kleiner kalter Fisch. Für mich, mit mir. Komm, wir wollen zusammen lebendig sein. Ja, ja, ja, ich komme mit. Ich will mit dir lebendig sein. Oh, mein Fisch! Ich steh auf. Du bist die Lampe, die für mich brennt. Komm, wir wollen miteinander lebendig sein und ganz, ganz dicht sein. Ja, ich brenne für dich ganz allein auf der dunklen Straße. Du brennst, sagst du? Was ist denn das? Es wird ja alles ganz dunkel. Wo bist du denn? Hörst du? Der Totenwurm klopft. Ich muss weg, Fisch. Ich muss weg, armes, kaltes Gespenst. Wo willst du denn hin? Bleib hier. Es ist ja auf einmal alles ganz dunkel. Lampe. Kleine Lampe. Leuchte. Wer klopft da? Da klopft doch einer. Tick, tock, tick, tock. Wer hat denn noch so geklopft? Da. Tick, tock, tick, tock. Immer lauter. Immer näher. Tick, tock, tick, tock. Da. Der Riese. Der Riese. Der einbeinige Riese mit seinen beiden Krücken. Tick, tock. Er kommt immer näher. Tick, tock. Er kommt auf mich zu. Tick, tuck, tick, tuck. Beckmann. Hier bin ich. Du lebst noch, Beckmann? Du hast doch einen Mord begangen, Beckmann. Und du lebst immer noch? Ich habe keinen Mord begangen. Doch, Beckmann, wir werden jeden Tag ermordet.

Warum redet ihr denn nicht? Gebt doch Antwort! Warum schweigt ihr denn? Warum gibt denn keiner eine Antwort? Gibt keiner Antwort? Gibt denn keiner? Sie hörten Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert in der Urfassung. Mit Hans Quest als Beckmann sowie Margarete Militzer, Herbert Steinmetz, Wolf Benneckendorf, Else Thiel, Wiltrud Wieker-Krautz, Horst Klausnitzer, Kurt Meister, Maria Janke, Willi Schweißgut, Karl Foscherau, Josef Dahmen, Gustl Busch und Heinz Ladiges. Vorspruch Ernst Schnabel. Regieassistenz Willi Lamster. Regie Ludwig Krämer. Eine Produktion des Nordwestdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1947.